Am 14. Juni fand in Pyongyang eine Plenarsitzung des Zentralvorstandes der religiösen Jeondo-Jongo-Partei statt. Daran nahmen teil die Mitglieder und Kandidaten des Zentralvorstandes der Partei, die Funktionäre in der Zentrale und den Regionen und die Mitarbeiter der zentralen Leitungskommission der koreanischen Gesellschaft der Jeondo-Religion. Auf der Plenartagung unterstützte man die eigenschöpferische Linie und den Kurs auf die Wiedervereinigung des Vaterlandes, die Marschall Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas dargelegt hatte und beriet über die Maßnahmen zu deren Durchsetzung. Auf der Plenartagung betonten der Referent und die Redner die Linie für die Wiedervereinigung des Vaterlandes und der Kurs, die Marschall Kim Jong-un unvergleichlicher Patriot und wegweisender Stern für die Wiedervereinigung des Vaterlandes auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas dargelegt habe, seien die Frucht seines eisernen Kredos und Willens dazu, gemäß den erhabenen Vorhaben und Wunsch von Präsidenten Kim Il-sung und dem Heerführer Kim Jong-il, Korea unbedingt in ein würdevolles, starkes und gedeihendes vereinigtes Land zu verwandeln, sowie ein großes gemeinsames nationales Programm für Landesvereinigung, das den kürzesten Weg zur Eröffnung des breiten Weges zur Wiedervereinigung des Vaterlandes erhelle. Man solle unter dem Banner der nationalen Souveränität und des großen nationalen Zusammenschlusses den dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel erhalten und durch die Schaffung einer Konföderation das Heimatland wieder vereinigen und einen starken und gedeihenden vereinigten Staat aufbauen. Das sei ein Weg dazu, das Ideal der Jeondo-Religion zu verwirklichen, die den Schutz des Landes und Wohlergehen des Volkes und das Paradies auf Erden anstrebe. Daher unterstütze die religiöse Jeondo-Jongo-Partei die Linie und den Kurs auf die Wiedervereinigung des Vaterlandes, die vom Marschall Kim Jong-un, Gott der Nation, vorgelegt worden seien, voll und ganz. Auf der Plenartagung wurde ein entsprechender Beschluss gefasst. Dann beschloss man, einen Brief an die südkoreanischen Organisationen zu richten.